Genau das ist die Prämisse der Handlung von Elysium von 2013, eines typischen Zukunftsszenarios des durchschnittlich unpolitischen Actionfilms. In dieser Geschichte leben die reichen Menschen in ökologisch intakten, geschützten Zonen, andere, die Mehrheit, in einem höllisch heißen Chaos. Und während wir Anfang Juli 2021 die Nachrichtenbilder sehen, die uns ein brennendes Gasleck in der Nähe einer Ölplattform im Golf von Mexiko zeigen, wo eine Pipeline explodierte, ein kreisrundes Inferno von Menschen gemacht, aber von Menschen kaum mehr beherrschbar, fragen wir uns, was unterscheidet fiktionale Dystopien wie die in Elysium eigentlich noch von unserer realen Gegenwart? Und warum erzählen wir so viel lieber von ihnen als von Utopien? Weil sie spannender sind. Die Utopie, in der jeder alles hat, ist nun mal leider langweilig. Und sie kann weder gut noch schlecht ausgehen, sie kann nur sein. Wir wollen aber Geschichten hören, gerade weil wir nicht wissen, wie sie ausgehen. So erscheint das Schema der Heldenreise zwar unproduktiv, aber alternativlos. Wir können hinter diesen evolutionären Schritt nicht mehr zurück. Zugleich wollen wir jedoch einen bewohnbaren Planeten und Gerechtigkeit für alle. Der Mensch ist eine Maschine, die ihre Lebenswelt kollektiv erfindet, sagt der Psychologe Wolfgang Prinz. Also müsste es doch auch möglich sein, dass wir sie entfinden und neu bauen. Nur wie? Vielleicht, indem man doch wieder auf die in diesem Buch behandelten uralten Muster unserer Geschichten zurückgreift. Was, wenn wir uns selbst zu Protagonisten einer epischen Erzählung, unserer Erzählung machen? Was, wenn wir als Menschheit auf einer Heldenreise sind? Was wäre dann unser Weckruf, unser Auslöser gewesen? Wo hätten wir uns unserem Ruf verweigert? Welche transformatorische Schwelle stellt dann die Klimakrise dar, welche die Corona-Pandemie? Und am allerwichtigsten, was ist das große Ziel? Worin besteht unsere tiefgreifende Verwandlung, die auch die Welt verwandelt?